Guten Abend bei Sachzwang FM. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger auf 104,8 MHz. Heute fast unter dem Titel Selbstzweck FM, denn wir beschäftigen uns nicht mit der bürgerlichen Gesellschaft und ihrem kapitalistischen Produktionssystem, sondern einmal mehr mit den ekligeren seiner Gegner. Wir hören heute zwei Beiträge zum Thema Islamismus und Faschismus. Zu sowohl historischen als auch ideologischen Überschneidungspunkten. Dazu zunächst ein Vortrag von Matthias Künzel, den er am 11. November in Karlsruhe gehalten hat. Zu seinem Buch Dschihad und Judenhass. Und als zweites ein Vortrag von Justus Wertmüller zum selben Thema. Er geht aber eher ideologiekritisch an das Thema heran und weniger historisch. Beim ersten Vortrag, wie gesagt, von Matthias Künzel. Da bitte ich übrigens die mangelhafte Tonqualität zu entschuldigen. Ansonsten wünscht Dr. Indoktrinator am Mikrofon gute Unterhaltung. Wenn ich jetzt mit dem Vortrag, mit dem Impulsreferat beginne und auf eine lebhafte Diskussion mit euch hoffe, dann muss ich doch erstmal feststellen, dass wir mit zwei Problemen konfrontiert sind. Das eine Problem ist die islamistische Bewegung und ihre Kampfform. Man hat jetzt über Bali zum Beispiel herausgefunden, dass bei diesem Anschlag in der Nachbar, der ein kleiner Sprengsatz gezündet worden ist, also nur Baseball groß, sodass dann die Leute erstmal in Panik rausjagten auf die Straße. Dann wurde ihnen aber dort mit einem kleinen Bus der Fluchtweg versperrt. Und dann ließ man erst die also riesige Autobombe in die Luft gehen, als möglichst viele Menschen sozusagen in Panik auf die Straße geflohen waren. Dieses Muster, was wir ja auch kennen von der Hamas in Israel, dass man also erst eine kleine Bombe wirft, die alle in Panik bringt und Menschen dazu treibt, den Verletzten zu helfen, und dann wird direkt daneben die große Bombe gezündet. Dieses Muster ist also bekannt, und es ist diese anspruchsvolle Methodik, die dann auf einer größtmöglichsten Opferzahl besteht, die man ja auch gesehen hatte vor 14 Monaten, als dann eben knapp 3000 Arbeiter und Angestellte an ihren Arbeitsplätzen getötet werden sollten. Das heißt, wir haben es einmal mit dem Problem zu tun, das zu verstehen, das überhaupt irgendwo nachvollziehen oder zumindest einordnen zu können, was da eigentlich vor sich geht. Und das zweite ist die Rezeption des Islamismus und dieser Kampfformen in Deutschland. Denn für diese islamistischen Massenmorde wären hierzulande nicht so sehr die Täter als oftmals eher die Opfer verantwortlich gemacht. So lösten die Anschläge des 11. September eine beispiellose Welle des Anti-Amerikanismus aus. Die Massenmorde gegen Juden in Israel hat eher die Solidarität mit den Tätern verstärkt, während zeitgleich die Hitler-Scharon-Vergleiche, also die indirekte Form einer Holocaust-Leugnung, zugenommen haben. Die über 150 getöteten australischen Touristen in Bali haben, wie es scheint, die Quittung für den pro-amerikanischen Kurs ihrer Regierung erhalten, beziehungsweise wurden, so die Frankfurter Rundschau, für die Zerstörung ihrer heimatlichen Kultur durch das Touri-Business bestraft, während uns die Entführer von Moskau, wenn nicht als Märtyrer, so doch als heldenhafte Opponenten einer skrupellosen russischen Zerstörungsarmada gegen wehrlose tschetschenische Zivilisten präsentiert werden, obwohl oder weil auch diese Entführer ihre Videobänder an den arabischen Sender Al Jazeera geschickt hatten, auf denen sie vor einem großen Allah-ist-Groß-Plakat erklärten, Zitat: Wir haben uns entschlossen, hier in Moskau zu sterben, und wir werden das Leben von Hunderten von Ungläubigen mit uns nehmen. Zitat Ende. Mein Buch befasst sich also mit diesem doppelten Problem. Das ist dieses Grüne hier. Ein doppelten Problem, erstens mit dem Islamismus als einer weltweiten massenhaften Rebellion, die mit dem Faschismus nicht auf eine Stufe gestellt, wohl aber als dessen zeitgenössische Variante vielleicht begriffen werden kann, und zweitens mit der Ungeheuerlichkeit, dass die massenmörderische Praxis dieser Bewegung, insbesondere in der Linken, nicht prinzipiell kritisiert, sondern in Schutz genommen oder gar als Bündnis und Demonstrationspartner akzeptiert wird. Dieser gegenwärtige Islamismus kann nach meiner Überzeugung nur im Kontext seiner etwa 70-jährigen Geschichte begriffen werden. Im Mittelpunkt meines Buches steht deshalb die 1928 in Ägypten gegründete Organisation der Moslembrüder. Warum gerade diese Gruppierung? Weil diese Moslembrüder für den modernen Dschihadismus das sind, was die russischen Bolschewiki für die kommunistische Bewegung des 20. Jahrhunderts gewesen sind. Der ideologische Bezugspunkt und der organisatorische Kern, der alle nachfolgenden Tendenzen maßgeblich inspiriert hat und bis heute inspiriert. Niemand hat zum Beispiel die Ideologie der Al-Qaida-Funktionäre stärker geprägt als die Kader dieser Organisation. Die Schriften der führenden Moslembrüder Hassan al-Banna und Said Qutb haben den Islamismus in den Universitäten und Moscheen von Saudi-Arabien, Afghanistan, Sudan und anderswo geprägt. Und es sind die Moslembrüder von Palästina, die wir unter dem Namen Hamas kennen, die seit 2 Jahren mit ihrer Taktik der suizidalen Massenmorde die zweite Intifada dominieren. Es waren darüber hinaus, und das ist ein sehr entscheidender Punkt, die Moslembrüder, die die Idee des kriegerischen Dschihad und die Todessehnsucht als Leitideal des Märtyrers für die Neuzeit entdeckt hatten. Denn diese Neuinterpretation des Dschihad ist der eigentliche Ausgangspunkt des Islamismus gewesen und bis heute sein Kennzeichen geblieben. Man kann also sagen, im Grunde ist Islamismus orthodoxer Islam plus Neuinterpretation der Dschihad-Idee. 1938 machte Hassan al-Banna, der charismatische Führer der Moslembrüder, erstmals auch die Öffentlichkeit in einem Aufsatz unter der Überschrift »Die Todesindustrie« mit seiner Dschihad-Interpretation vertraut. Einer Interpretation, bei der das Wort »Todesindustrie« nicht den Horror, sondern das Ideal beschreibt. Ich zitiere aus diesem Aufsatz von 38, al-Banna, Zitat, derjenigen Nation, welche die Industrie des Todes perfektioniert und die weiß, wie man edel stirbt, gibt Gott ein stolzes Leben auf dieser Welt und ewige Gunst in dem Leben, das noch kommt. Und ich habe also aus diesem Aufsatz noch sehr viel mehr in meinem Buch zitiert, weil er schon ein bisschen im Grunde genommen uns klar macht, dass dieser Gedanke, der heute so irritierend ist, wenn im Gazastreifen, also mit Freude sozusagen, mit Stolz, mit Eifer in diesen Abschiedsvideos bekannt wird, dass man sich jetzt selber töten will, die Grundlagen dafür, die wurden in den 30er Jahren von den Moslembrüdern bereits gelegt. Diese Losung, dass man nämlich also praktisch die Kunst des Sterbens perfektionieren sollte, stieß bei den Truppen Gottes oder Truppen Allahs natürlich, wie die Moslembrüder sich nannten, auf begeisterte Resonanz. Wann immer ihre Bataillone in semifaschistischer Formation durch die Straßen Kairos marschierten, erklang ihr Lied, Zitat, wir haben keine Angst vor dem Tod, sondern wir ersehnen ihn. Wie wundervoll der Tod ist, lasst uns für die Erlösung der Muslime sterben. Diese in den 30er Jahren erstmals praktizierte Dschihad-Mobilisierung war mit einem antisemitischen Impuls, wie mein Buch nachweist, von Anfang an verquickt. Der Durchbruch dieses antisemitischen Impulses in Ägypten hing aber ebenfalls mit 2 Entwicklungen außerhalb Ägyptens zusammen. Erstens mit der Politik des Nationalsozialismus, dessen Auslandsorganisation auf die ägyptische Entwicklung massiv Einfluss nahm. Zum Beispiel Rudolf Hess stammt aus Ägypten, seine Familie, und dessen Bruder war der Leiter der ägyptischen NSDAP-Auslandsorganisation. Also es hängt einmal damit zusammen, mit dem Impuls von außen, der in den 30er Jahren von Europa, vom europäischen Faschismus sozusagen nach Ägypten schwappte. Und zweitens natürlich auch mit der jüdisch-muslimischen Auseinandersetzung in Palästina, die der engste arabische Verbündete der Nationalsozialisten, der Großmufti von Jerusalem, Amin el-Husseini, ganz im Sinne seiner nationalsozialistischen Geldgeber zuzuspitzen verstand. Dieses Zusammenspiel von drei Komponenten. Erstens Neuinterpretation des Koran durch die Moslembrüder. Zweitens Nationalsozialismus. Und drittens palästinensische Situation. Dieses Zusammenspiel, das meines Wissens auch in der englischsprachigen Fachliteratur bisher nicht wirklich zur Kenntnis genommen worden ist, steht im Mittelpunkt meines Buches. Und ich weise darin nach, dass nicht nur der NS und der Palästina-Konflikt den Islamismus prägte, sondern ich glaube aufgezeigt zu haben, dass umgekehrt zugleich auch die Frühgeschichte des Palästina-Konflikts durch dieses Zusammenspiel von Islamismus und Nationalsozialismus maßgeblich bestimmt worden ist. Ich möchte also im ersten Teil meines Referats auf die Geschichte des Islamismus anhand von drei historischen Schlüsselmomenten eingehen, nämlich 1928, 1936, und 1945, natürlich nur schlaglichtartig, und möchte aber jeweils an diesen drei Punkten auch diese Triade, dieses Zusammenspiel Ägypten, Nazi-Deutschland, Palästina auch ein Stück weit versuchen zu kombinieren. Und im zweiten Teil möchte ich dann auf den gegenwärtigen Islamismus und dessen Weltanschauung zu sprechen kommen. Also, ich fange an mit 1928. Das war nämlich das Jahr, in dem Hassan al-Banna die Moslembrüder gründete, mit sechs Arbeitern, das ist so die Gründungslegende, mit sechs Arbeitern der Suez Canal Company. Und das war schon was Ungeheures, dass nämlich die salafistische Religion im Islam, die salafistische Strömung, die also sagt, wir wollen zurück zu unseren Altvorderen, wir wollen also im Grunde genommen wie Mohammed den Glauben ganz neu in dem alten Stil wiedererrichten, dass so eine Bewegung sich mit Arbeitern zusammentut, auf eine Krise reagiert, das war ja die Weltwirtschaftskrise. Ich gehe in meinem Buch ausführlich darauf ein, wie diese Weltwirtschaftskrise die ägyptische Situation auch drastisch verschlechtert hatte. Und dann aufgrund dieser Zusammenhänge eine Massenorganisation gründet, mit Arbeitern, ja, und mit anderen, die ausgebeutet, unterdrückt werden. Das war der Ansatz der Moslembrüder. Sie sind entstanden, nicht nur zur selben Zeit wie der Faschismus, sondern ähnlich wie der Faschismus waren sie auch eine Antwort auf die Weltwirtschaftskrise. Und sie entwickelten in diesem Kontext die erste stetig verankerte islamische Massenbewegung mit 1948 immerhin 500.000 Mitgliedern alleine in Ägypten und auch noch 500.000 Sympathisanten. Das heißt, sie konnten 1948, das war so ein bisschen der Höhepunkt ihrer Vorkriegskarriere, ihrer Zeit vor dem 67er Krieg, sie konnten in dieser Zeit 1 Million Menschen mobilisieren in Ägypten. Das politische Programm der Moslembrüder, das also dann in den Texten ausgearbeitet worden ist, das politische Programm war an Koran und Faschismus gleichermaßen angelehnt. Einerseits natürlich das Führerprinzip, auch innerhalb der Moslembruderschaft. Andererseits die Abschaffung aller Parteien, wobei der Hauptfeind die kommunistische Partei gewesen ist. Es gab also Phasen, da wurde dann in jeder Ausgabe ihrer Tageszeitung eine Überschrift über die Verbrechen der Kommunisten also mit eingeleitet. Und drittens Abschaffung der Parteien und stattdessen Schaffung einer organischen Staatsordnung, also einer Staatsordnung, die auf der Scharia basiert und auf dem Kalifat als sozusagen dem Stellvertreter Allahs auf Erden, der dann die Geschicke der Menschen lenken soll. Das war die Alternative, die der parlamentarischen Demokratie entgegengestellt worden ist. Und das Zweite war natürlich die ökonomische Antwort auf die Krise. Und auch diese ökonomische Antwort war ein Konzept, das dem faschistischen ziemlich ähnlich war. Man hat also einerseits propagiert die Abschaffung von Zins und Profit zugunsten einer egalitären Arbeitsdiktatur sowie eine Interessensgemeinschaft zwischen Kapital und Arbeit. Man wollte also nicht Gewerkschaften und diese Zusammenstöße, man wollte also diese Interessensgemeinschaft aufbauen, während man mit dem Zins- und Finanzkapital die als mysteriös und abstrakt wahrgenommene Seite des Kapitalismus zur Ursache allen Übels erklärte, wurden die konkret erscheinenden Momente, die Maschine, die Fabrik, besonders auch die Arbeitsdisziplinen, glorifiziert. Diese beiden Elemente in dem Programm der Moslembrüder, ökonomisches Programm, politisches Programm, waren aber sozusagen nur zweitrangig, denn an allererster Stelle stand der kulturelle Kampf der Moslembrüder gegen die sinnlichen und materialistischen Versuchungen der kapitalistischen und kommunistischen Welt. Schon als 13-Jähriger gründete der pubertierende Hassan al-Banna eine Gesellschaft zur Verhinderung des Verbotenen. Und eben das waren und sind die Moslembrüder in ihrem Kern, eine Gemeinschaft eifernder Männer, die in erster Linie das nach ihrer Koranauslegung sexuell und sinnlich Verbotene verhindern will. Ihre Handschrift offenbarte sich am eindeutigsten immer dann, wenn sie die stets mit jüdischem Einfluss in Verbindung gebrachten Nachtclubs, Bordelle und Filmtheater ihrer Städte in Schutt und Asche legten, was in periodischen Abständen auch geschah. Und das habe ich geschrieben, also einige Monate vor den Ereignissen in Bali oder auch in Moskau. Und es ist aber kein Zufall, dass es gerade traf, diese Nachtclubs oder so ein Musical-Theater, weil Tanz nach dieser Auslegung des Koran, gerade Tanz von Frauen, verboten ist. Zum Beispiel ist auch im ägyptischen Fernsehen seit vielen Jahren es untersagt, dass man also Ballett zeigt, weil das eben auch dem kulturellen Vorstellung widerspricht. Natürlich kam dazu, wenn man also gegen diese sinnlichen und materialistischen Versuchungen vorgeht, vor allen Dingen eine Abwehrschlacht, die geführt worden ist gegen die Forderung nach Gleichstellung der Frau. Es war ja in den 20er Jahren so, dass also die Befreiung der Frau vom islamischen Inferioritätspostulat ihren Anfang genommen hatte, so zum Beispiel die Vorsitzende der ägyptische Frauenbewegung 1923, wo der Sharawi ihren Schleier demonstrativ in das Meer geschmissen hatte. Und insofern formierten sich die Moslembrüder auch als eine Sammelbewegung zur Wiederherstellung der patriarchalen Dominanz und der Berufung auf den Koran, in dem dann also in bestimmten Suren eben auch geschrieben steht, dass die Männer praktisch über den Frauen, eine ganze Stufe über den Frauen stehen würden und so weiter und so fort. Deswegen durften dann auch die Frauen nach dieser Koranauslegung eben auch schon mit Beginn der Moslembruderschaft in den 30er Jahren ihre Wohnungen nur in diesen undurchsichtigen Ganzkörperbekleidungen verlassen. Spätes Heiraten, Verhütungsmittel galten als verpönt, Scheidungen wurden strikt abgelehnt, die Polygamie den Männern gestattet. Und die öffentliche Begegnung von Männern und Frauen galt eben als abartig. Deswegen wurde auch in den 70er Jahren in den Universitäten von Kairo zum Beispiel von den Moslembrüdern eingeführt, nicht was wir hier sehen, sondern eine ganz strikte Trennung der Reihen zwischen männlichen und weiblichen Studenten. Und Es wurde natürlich auch auf diese Polygamie Wert gelegt. Das heißt, es gab dann ein Gesetz in Ägypten, das wurde unter Sadat verabschiedet, auf Veranlassung seiner Frau übrigens, was besagte, dass wenn der islamische Mann also jetzt die zweite Frau heiraten will, dass er die erste zumindest fragen soll. Aber vor einigen Jahren ist auch diese Einschränkung wieder aus dem Gesetzeskatalog Ägyptens herausgenommen worden, weil es eben als zu unislamisch galt, wenn man die erste Frau erst fragt. Also diese ganze Richtung war natürlich eine sehr entscheidende. Es kommt dazu, dass neben diesem Abwehrkampf gegen die Gleichstellung der Frau auch eine Abwehrschlacht geführt worden ist gegen die kartesianische Selbstgewissheit des Bewusstseins des Menschen und gegen das Konzept von Vernunft. Und das ist eigentlich, wenn man da mal ein bisschen drüber nachdenkt, auch ganz logisch. Denn man hat die auf Zweifel und individueller Erkenntnis sich verstehende oder basierende westliche Wissenschaft als den eigentlichen Feind begriffen. Also wenn ich Zweifel formulieren darf, wenn ich Vermutungen aufstellen lassen kann, wenn ich Vermutungen aufstellen kann und die verifizieren will im Experiment, dann ist natürlich diese Gottesherrschaft, die der Koran suggeriert, ziemlich schnell zu widerlegen. Wenn ich also diesen religiösen Wahn stabilisieren will, muss ich vor allen Dingen verhindern, dass der Zweifel, dass die Vermutung die Köpfe der Menschen sozusagen erfüllt. Der westliche Imperialismus wurde deshalb weniger als ökonomischer oder politischer Angriff, sondern in erster Linie als eine intellektuelle Invasion in die Welt des Islam wahrgenommen. In den Worten des Islamisten Al-Attas, der also mit dem Attentäter vom 11.09. nichts zu tun hat, Zitat: Die heutige Herausforderung durch die westliche Zivilisation ist die Herausforderung durch Wissen, das Skeptizismus hervorbringt, das Zweifeln und Vermuten zu wissenschaftlichem Rang in der Methodologie erhoben hat. Zitat Ende. Das vorrangige Ziel des akademischen Islamismus, der sehr, sehr stark in der arabischen Welt ist, das vorrangige Ziel besteht darin, die Wissenschaften zu entwestlichen, das heißt, sie von dem Prinzip des Zweifels und von dem Prinzip der Vermutung abzulösen. Wir haben also, wenn ich das kurz zusammenfassen darf, 1928 zu konstatieren, jawohl, die Moslembrüder waren eine Reaktion auf Krise und Kolonialismus, aber sie waren eine anti-emanzipatorische, eine anti-individualistische, eine antifeministische, eine religionsfaschistische Alternative. Zu diesem Zeitpunkt, Anfang der 30er Jahre, trat der Antisemitismus zwar noch nicht offen zutage, er war aber bereits als eine Denkstruktur, die alle Erscheinungen des Lebens binär kodiert, präsent. Überall schien das bedrohte Gute, nämlich das gläubige Leben in seiner ursprünglichsten Form, im existenziellen Kampf gegen das Böse, nämlich den schlimmen Einflüssen von draußen, zu stehen. Entweder eigener Untergang oder Vernichtung des Bösen, seien es nun Kommunisten, Hedonisten, der Westen oder die Suez Canal Company. Gleichzeitig wurde mit der Konstruktion von wesenhaft bösen Feindgruppen das Eigenkollektiv als eine homogene und an sich harmonische Wir-Gemeinschaft imaginiert. Sie, diese Äußeren, sind unser Unglück. Alles wäre gut bei uns, wenn es sie nicht gäbe. Das ist so der Denkansatz, der sozusagen auch als antisemitische Denkstruktur bezeichnet werden kann. Wie sah es zu diesem Zeitpunkt mit den Nazis aus? Ja, also mit den Nazis, da muss ich eine kleine Geschichte erzählen, die ist also relativ unbekannt, weil den Nazis in Ägypten ging es zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht gut. Denn das ist wenig bekannt. Die Juden in Ägypten waren in dieser Zeit, in den 20er Jahren, eine sehr angesehene Minderheit. Sie waren also eine geachtete, eine geschützte Gruppe des öffentlichen Lebens. Sie besaßen Mandate im ägyptischen Parlament, sie waren am Königspalast angestellt, sie besetzten bedeutende Positionen in Wirtschaft und Politik. Und auch die ägyptische Bevölkerung war den Juden durchaus günstig gestimmt. Zitat: Es verdient hervorgehoben zu werden, so ein Wiener Journalist. Alles klar? Dieser Wiener Journalist schrieb: Es verdient hervorgehoben zu werden, dass der jüdische Kaufmann und Kommissionär sich bei der einheimischen Bevölkerung in Kairo großer Beliebtheit erfreut und zumeist als sehr reell gilt. Das gehört in der Tat hervorgehoben, weil der Mann aus Wien natürlich mit seinen ganzen Shylock- und Schacher-Fantasien aufgewachsen ist, also mit dem typisch christlichen Antisemitismus, der also in den Juden alles Mögliche an Verschwörung wittert, während solche Denkfiguren in der muslimischen Religion ursprünglich gar nicht vorgekommen sind. Und deswegen auch Ägypten als natürlich auch damals muslimisches Land von derartigen Vorstellungen frei war. Das heißt, die Juden waren da durchaus gut angesehen und entsprechend unbefangen wurde auch die zionistische Bewegung akzeptiert in den 20er Jahren. Zum Beispiel 1926 bereitete die ägyptische Regierung einer Delegation der jüdischen Lehrervereinigung aus dem britischen Mandatsgebiet, dem heutigen Israel oder Palästina, einen herzlichen Empfang. Später reisten Studenten der ägyptischen Universität zu einem offiziellen Besuch nach Tel Aviv, um dort an sportlichen Wettkämpfen teilzunehmen, was heute ganz unvorstellbar wäre. Als 1929 die Unruhen in Palästina eskalierten, verpflichtete das ägyptische Innenministerium sein Pressebüro, alle antizionistischen und antijüdischen Artikel zu zensieren. Im Dezember 1930 schickte die ägyptische Regierung Dutzende Palästinenser, die nach der Zerschlagung ihrer Revolte nach Ägypten geflohen waren, in das Mandatsgebiet zurück. 1933 erlaubte sie, dass 1000 neue jüdische Einwanderer in Port Said zur Weiterfahrt nach Palästina landen konnten. Das ist ein wichtiger Ansatz meines Buches. Diese Geschichte, die ziemlich verborgen ist, die verschütt gegangen ist, auch ein bisschen wieder zu entdecken, dass man überhaupt mal sieht, was für Veränderungen im Laufe der letzten 70 Jahre eben da auch vonstatten gegangen sind. Das heißt, so etwa sah es aus in den 20er Jahren und man kann sich vorstellen, dass also die Nazis das überhaupt nicht so besonders gut fanden und deswegen auch dann diese NSDAP-Ortsgruppe in Kairo dann nach Berlin kabelte, dass also das für das Verständnis der Rassentheorie ist der Bildungsgrad der breiten Masse nicht fortschrittlich genug. Ne, so also der Sprecher der Kairoer NSDAP, das Verständnis für die Gefahren des Judentums ist hier noch nicht geweckt. Und das waren die Probleme, die die Nazis eigentlich hatten. Allerdings hatten sie auch damals bereits in den Anfang der 30er Jahren also eine erste Gegenkonzeption entworfen. Sie haben damals gesagt, Stellungnahme an das Berliner Auswärtige Amt, da stellen sie fest, dass die Herbeiführung, dass der Stellenwert von Zeitschriften und Flugblättern für das Herbeiführen einer antijüdischen Stimmung unter der arabischen Bevölkerung gering ist. Vielmehr müsse man, und jetzt kommt das Wichtige, an dem Punkt ansetzen, an dem wirkliche Interessengegensätze zwischen Arabern und Juden bestehen, Palästina. Der dortige Gegensatz zwischen Arabern und Juden muss nach Ägypten verpflanzt werden. Zitat Ende aus dem Bericht der NSDAP-Ortsgruppe Kairo von 1933, Oktober 33. Ja, das war also sozusagen die Stimmung bei den Nazis, während die Moslembrüder gerade sich also seit einigen Jahren gegründet hatten. Und der letzte Punkt in Palästina, da war der El-Husseini, der Mufti von Jerusalem, also eigentlich gibt es den Großmufti überhaupt nicht in der islamischen Religion, deswegen ziehe ich eigentlich die Bezeichnung Mufti vor. Also in Palästina hatte er bereits die höchste Autorität und war persönlich verantwortlich, zum Beispiel für ein antisemitisches Pogrom von 1929, in dem 133 autochthone Juden getötet wurden, also Juden, die in Hebron oder Jerusalem eben schon seit hunderten von Jahren lebten und nicht mit den zionistischen Einwanderern gekommen waren, die also dann aber erschlagen worden sind. Und das war also praktisch diese Politik in Palästina und diese Stoßrichtung des Mufti von Jerusalem, der seit März 33 am Telefon stand und den deutschen Botschafter sprechen wollte, weil er mit den Ideen so stark sympathisierte, die in Berlin an die Macht gekommen waren. Diese Orientierung des führenden Politikers damals in Palästina, im palästinensischen Raum, veranlasste natürlich auch diese Ortsgruppe in Kairo von der NSDAP zu dieser Empfehlung, dass man also wirklich das, was in Palästina abläuft, übertragen müsse auf Ägypten und dann würde sich vielleicht diese isolierte Situation der Antisemiten dort auch verändern. So, das war das Jahr 1928 und wir haben gesehen, Weltwirtschaftskrise, Gründung der Moslembrüder und dann diese peinliche Situation für die Nazis dort und die Situation in Palästina zumindest angedeutet. Gehe weiter zum Jahre 1936. Zwar waren es die Auswirkungen der britischen Kolonialpolitik, die den Islamismus als Widerstandsbewegung gegen die kulturelle Moderne hervorbrachten und den Ruf nach einer neuen Scharia-Ordnung provozierten. Dennoch wurde der Dschihad der Moslembrüder nicht an erster Stelle gegen die Briten geführt. Er wurde auch nicht gegen die französische Kolonialmacht geführt. Und ebenfalls nicht gegen die ägyptische Elite, die mit den Briten kooperierte. Die Dschihad-Bewegung der Moslembrüder nahm fast ausschließlich den Zionismus und die Juden in ihr Visier. Nicht als antikoloniale, sondern als antijüdische Bewegung wurden die Moslembrüder zur Massenorganisation. ...1936 zählten sie 800 Mitglieder. 1938 waren es 200.000. Und zwischen diesen beiden Jahren, in der sich ihre Mitgliederzahl von 800 auf 200.000 erhöht hat, dazwischen lag ihre erste große gegen Juden und Zionisten gerichtete Mobilisierungskampagne. Ich betone deswegen gegen Juden und gegen Zionisten, weil sie da keinen Unterschied gemacht hatten. Da der Koran also sich sehr negativ über Juden äußert in zahlreichen Passagen. Deswegen konnten auch die Moslembrüder darauf verzichten oder haben darauf verzichtet, in dieser Zeit einen großen Unterschied zu machen. Der Auslöser ihrer Kampagne von 1936 war der Aufstand in Palästina, der vom Mufti von Jerusalem initiiert worden ist. Nieder mit den Juden, Juden raus aus Ägypten und Palästina, lauteten die Parolen der Massendemonstrationen, die die Bruderschaft daraufhin in den ägyptischen Großstädten organisierte. Auf Flugblättern rief sie zum Boykott jüdischer Waren und Geschäfte auf. In ihrer Zeitschrift Al-Natir wurde eine regelmäßige Kolumne mit der Kopfzeile »Die Gefährlichkeit der Juden von Ägypten« etabliert. Darin wurden die Namen und Adressen von jüdischen Geschäftsinhabern und Besitzern angeblich jüdischer Zeitungen aus aller Welt veröffentlicht und alles Böse vom Kommunismus bis zum Bordell auf die jüdische Gefahr zurückgeführt. Wir sehen also, dass viele Aktionsmuster und auch viele Inhalte vom Nationalsozialismus direkt entlehnt worden sind. Der Antisemitismus der Moslembruderschaft speiste und speist sich aber nicht nur aus europäischen, sondern zugleich aus ganz spezifisch islamischen Einflüssen. Drei Punkte dazu. Erstens gilt Palästina den Islamisten als ein muslimisches Einflussgebiet, Dar al-Islam, in welchem Juden kein einziges Dorf, geschweige denn einen Staat, beherrschen dürfen. Das ist für orthodoxe Anhänger des Islam sozusagen ein ehernes Gesetz. Zweitens lassen sich entlang der Kampflinie Jude gegen Moslem Erinnerungen an die Frühgeschichte des Islam revitalisieren. Und diese Frühgeschichte sieht eben so aus, dass Mohammed, der am Anfang in Mekka ja nicht viel ausrichten konnte, nach Medina gezogen war. Und dort lebten auch drei jüdische Stämme, die anfangs sich auch mit ihm arrangiert hatten. Aber es gab dann offenbar über theologische Fragen Differenzen zwischen Mohammed und diesen drei jüdischen Stämmen. Es kam jedenfalls zur erbitterten Auseinandersetzung, die so aussah, dass Mohammed von diesen drei Stämmen zwei jüdische Stämme vertrieb. Also es wurde behauptet auch, dass diese Juden von Medina mit den Mekkanern hinter seinem Rücken konspiriert hätten und so weiter und so fort. Und es wurden also zwei jüdische Stämme vertrieben von Mohammed und der dritte jüdische Stamm, dessen Männer wurden getötet und dessen Frauen und Kinder in die Sklaverei verkauft. Das ist ein Bestandteil der Frühgeschichte, so wie das Christentum auch seine Erzählungen hat, ist das ein Bestandteil der muslimischen Erzählung. Und diese Erzählung ist in zweierlei Hinsicht wichtig und auch sehr aktuell. Sie ist deswegen wichtig, weil sich daraus ein anderes Bild von Juden ableitet. Im Christentum sind die Juden eine ganz besonders gefährliche Macht. Warum? Ja, weil die Juden im Christentum ja sogar so stark waren, dass sie Jesus, den Sohn Gottes, umbringen konnten. Das müssen ja wirklich also wahnsinnige, fähige Elemente gewesen sein, die es schafften, Gottes Sohn zu töten. Ja, das ist so ungefähr die Vorstellung, das ist, ich sag mal, die Kernsubstanz der Verschwörungstheorien, die dann auch in der christlichen Welt aufgekommen sind, die auch zu den Pogromen während der Kreuzzüge geführt hatten und zum Holocaust letztendlich auch. Diese Weltverschwörung, das ist aber der religiöse Kern. Während im Islam Mohammed die Juden mit Links besiegt hat, ja, er hat sie aus Medina also vertrieben ohne die geringsten Schwierigkeiten. Deswegen gelten die Juden auch nicht als dämonische, starke Macht, sondern eher als die feigen Hunde, die man also vertreiben konnte, also die sozusagen sich nicht trauten, sich zu wehren, die also keine kriegerische Tradition kennen, die sozusagen vertrieben worden sind. Was ich erklären will, darf ich das mal bitte jetzt zu Ende sagen? Was ich sagen will, ist, dass diese Frühgeschichte, dass sozusagen im Christentum die Juden die imaginären Großen waren und beim Islam die Juden aber vertrieben werden konnten, auch getötet werden konnten, dass das natürlich auch erklärt, warum dann 1967, ja, als dann diese Juden gegen die arabischen Armeen innerhalb von 5 Tagen siegreich waren, das erklärt überhaupt erst, warum dann so ein unglaublich demütigendes Gefühl für die arabischen Massen mit dieser Vorstellung verbunden war, dass jetzt die Juden sie besiegt haben sollen. Es war also so, dass es ist so, dass praktisch diese Frühgeschichte, die man im Koran nachlesen kann, auch in der Sunna nachlesen kann, diese Frühgeschichte, wie es Mohammed ging in Medina und in Mekka, dass die natürlich auch heute oftmals als das Vorbild gilt, wie mit den Juden von Palästina vorgegangen werden sollte, nämlich ebenfalls entsprechend vertreiben oder töten. Das ist natürlich sozusagen ein Vorbild, also auch dann, wenn für uns das absurd erscheint, dass man Beduinenkämpfe des 7. Jahrhunderts auf die Gegenwart überträgt, aber im orthodoxen Islam ist das in der Tat ein ganz zentraler Topos. Und das ist also praktisch der zweite Punkt, warum der Antisemitismus der Moslembrüder auch religiös gespeist war und nicht nur von den Nazis aus Europa sozusagen entfacht worden ist. Und der dritte Punkt sind eben diese an vielen Stellen nachzuweisenden Feindzuschreibungen im Koran, dass die Juden die schlimmsten Gegner aller Gläubigen seien, was dann scheinbar zu Recht im Koran stünde, weil sie ja eben auch jetzt Palästina besetzt hielten. Das heißt, wir haben da zwei Quellen, meines Erachtens, das ist meine Analyse, die zu diesen antisemitischen Ausschreitungen der 30er Jahre führte. Und das war für Ägypten eine völlig neue Situation, dass erstmals so eine Massenbewegung und dann eine antijüdische Massenbewegung auf die Straßen ging. Die Nazis waren allerdings nicht nur entfernte Stichwortgeber, die das aus Berlin sozusagen, sondern sie hatten auch in Ägypten direkt Einfluss genommen. Zum Beispiel gab es damals den Judenprozess in Kairo. Ganz kurz der Hintergrund, weil es so wenig bekannt ist. Gegen die Machtergreifung der Nazis gab es in Kairo, in Ägypten, eine ganz breite Massenbewegung. Angeführt von Juden, aber nicht nur von Juden getragen. Es wurden deutsche Filme boykottiert, militant und erfolgreich. Es wurden deutsche Waren boykottiert. Und Ägypten war schon damals ein wichtiges Land, Suezkanal und so weiter und so fort. Das heißt, man versuchte Einfluss zu nehmen und diese Stimmung zu verändern, die sehr antinationalsozialistisch war. Also versuchte die Ortsgruppe der NSDAP eine Broschüre zu publizieren, die Juden in Deutschland. Ja, und dann wurden sie aber von einem Ägypter verklagt wegen Rassenhetze. Und dieser Prozess sollte jetzt darum gehen, ob diese Broschüre in Ägypten erlaubt wird oder nicht. Und da hat man sich in Berlin zusammengesetzt, also das Goebbels-Ministerium zusammengesetzt mit dem Auswärtigen Amt. Das war sehr hochgehängt worden. Es gab dann Schlagzeilen in den Nazi-Zeitungen, der Judenprozess von Ägypten. Und natürlich wurde die ägyptische Regierung bestochen, unter Druck gesetzt. Man sagte, wir kaufen keine Baumwolle mehr von euch, wenn ihr nicht dafür sorgt, dass dieses Gerichtsverfahren zu unseren Gunsten ausgeht. Und so war es dann auch. Das heißt, die Nazis hatten auch in der Zeit diesen Antisemitismus in Ägypten mit ihren Möglichkeiten und Druckmitteln ebenfalls geschürt. Wie war es jetzt in Palästina? Das ist ein Punkt, der mir auch sehr am Herzen liegt, weil in Palästina ja auch immer so ein ganz einseitiges Bild gezeichnet wird, wonach im Grunde genommen alle Palästinenser oder auch Araber, die dort gelebt hatten, generell die Zionisten sozusagen nur von Anfang an bekämpft hätten. In Wirklichkeit war die Situation auch in Palästina viel differenzierter. Es gab verschiedene Clans, verschiedene Großfamilien, zum Beispiel die Nakashibis, das war eine der wichtigsten Großfamilien, oder die Husseinis, aus der der Mufti von Jerusalem kam. Und diese Clans, die hatten große Differenzen, wie man mit den Briten, aber auch mit den Juden, mit den Zionisten umgehen solle. Während der Mufti, ich habe das schon angedeutet, sehr stark den nationalsozialistischen Antizionismus verfocht, also töten, wovon man redet, hatten die Nashashibis zum Beispiel als ganz breite und angesehene Strömung in Palästina zwar auch nicht die Zionisten geliebt, aber sie wollten eine Art von Modus vivendi, sie wollten eine Art von Auskommen mit ihnen erreichen. Zum Beispiel hatten sie die verschiedenen Teilungspläne für Palästina, es war ja schon 1937 der erste Plan entworfen, dass man zwei Staaten hat, einen palästinensischen, einen jüdischen, also einen arabischen, einen jüdischen Staat. Es wurde schon damals vom Mufti diese Teilungsidee als verrückt verworfen, während die Nashashibis es gut fanden und richtig fanden und auch die Zionisten es akzeptierten, dass man das Land so in der Form teilt. Da gab es große Auseinandersetzungen. Und dieser Bürgerkrieg, der 36 begann, dieser Bürgerkrieg in Palästina, dieser sogenannte arabische Aufstand, in diesem Krieg sind mehr Palästinenser getötet worden durch Palästinenser als durch Juden oder Briten. Es war eine Auseinandersetzung, ein blutiger Krieg, in dem der Mufti versucht hat, mit seinen innenpolitischen Gegnern aufzuräumen. Es war also eine Schlacht, die auch geführt worden ist gegen diejenigen, die sich mit den Zionisten in irgendeiner Form verständigen wollten. Und das ist ein wesentliches Element dieses Bürgerkriegs gewesen, weswegen er auch dann in einer ganz verheerenden Situation geendet ist. Also da war alles verschlagen, was es da vorher an politischen Parteien und Bewegungen gab in Palästina. Und es ist wichtig zu sehen, dass diese Auseinandersetzung, dieser Bürgerkrieg von den Nazis bereits ab 37 finanziert worden ist und mit Waffen unterstützt worden ist. Die Seite des Mufti, der also praktisch mit denjenigen aufräumen wollte, die zu Juden ein anderes Verhältnis hatten als die Nazis, diese Seite wurde von Berlin aus mit Waffen und Geld finanziert. Was jetzt wichtig ist, weil wir von den Moslembrüdern sprachen, die Moslembrüder in Ägypten, die hatten eben mit dem Mufti sehr frühzeitig schon kooperiert. Hassan al-Banna war schon mit dem Mufti in Kontakt, bevor er überhaupt die Moslembrüder gegründet hatte. Und es gab jetzt diesen Bürgerkrieg in Palästina und die Moslembrüder hatten dazu aufgerufen, dass die Gegner des Mufti, die Nashashibis und andere, im Namen Allahs getötet werden könnten. Sie hatten sich völlig einseitig auf die Seite des Mufti gestellt und damit in dieser Phase von 36 eben auch sehr stark sozusagen diese Geschicke von Palästina mit beeinflusst. Und damit fasse ich jetzt zusammen, was zu 1936 zu sagen ist. Die Dschihad-Mobilisierung, die damals gegen Juden gerichtet war, machte die Muslimbrüder erst zu einer Massenorganisation. Die antisemitische Denkstruktur, von der ich bereits 1928 sprach, hatte ihr am meisten geeignetes Objekt gefunden und sich in antijüdischen Pogromen ausgetobt. Es gibt keine Identität zwischen Moslembrüdern und Nazis. Dennoch wirkten jetzt Islamisten und Nationalsozialisten in Palästina, Kooperation mit dem Mufti, und in Ägypten perfekt zusammen. Es gibt zum Beispiel eine Biografie des Mufti, die 42 in Deutschland erschienen, hochinteressant. Da wird der Mufti gefeiert dafür, wie er dann in diesem Aufstand in Palästina die Leute erschießen ließ, die sich trauten, noch weiter Pariser Hüte zu tragen. Also Frauen, die wurde natürlich verboten, dass man Pariser Hüte trägt, es wurde eine bestimmte Kopfbekleidung verboten. Es wurde sozusagen ein islamistisches Regime in Palästina vom Mufti diktiert. Und das wurde von den Nazis 1942, ich habe die Quelle in meinem Buch angegeben, von einem Nazi-Biografen des Mufti dann ganz begeistert gefeiert, diese Gleichschaltung der Gesellschaft in Palästina unter den Vorzeichen dieses Mufti-Wahnsinns. Das passte also ganz gut zusammen und es ist natürlich klar, dass sich später auch sowohl der Mufti als auch die Moslembrüder für den Sieg der Deutschen im Zweiten Weltkrieg aktiv eingesetzt hatten. Jetzt komme ich zum dritten Punkt, 1945. Und das ist nach meiner Analyse eine ganz entscheidende Situation. Denn erst nach dem 8. Mai 1945 erreichte die ideologische Annäherung der Moslembrüder an den Nationalsozialismus ihren Höhepunkt. Im November 1945 kündigte sich die Verschiebung des antisemitischen Zentrums von Deutschland in die arabische Welt bereits an. In diesem Monat, im November, also ein halbes Jahr nach der Schließung von Auschwitz, in diesem Monat verübten die Moslembrüder in Kairo und Alexandria die größten antijüdischen Pogrome in der Geschichte Ägyptens. Demonstranten fielen aus Anlass des Jahrestages der Balfour-Erklärung in das jüdische Viertel Kairos ein, plünderten dort Häuser und Geschäfte, verwüsteten die Synagogen und steckten sie schließlich in Brand. 6 Menschen wurden getötet, 100 verletzt. Einige Wochen später gingen die Zeitungen der Islamisten, Zitat, zum Frontalangriff auf die ägyptischen Juden als Zionisten, Kommunisten, Kapitalisten, Blutsauger, Waffen- und Mädchenhändler oder ganz generell als zersetzendes Element aller Staaten und Gesellschaften über, wie Gudrun Krämer in ihrer Studie Die Juden in Ägypten 1914 bis 1952 schreibt. Ja, das muss man sich vor Augen halten, dass kurz nach Auschwitz, ein halbes Jahr später, diese Art von Pogrom in Kairo stattfinden konnte. Aber das war noch nicht alles. Es kam noch ein zweiter Punkt dazu. Denn im Jahre 1946 sorgten die Moslembrüder dafür, dass der als Kriegsverbrecher gesuchte Freund von Heinrich Himmler, Amin el-Husseini, in Ägypten Exil bekam und eine neue politische Wirkungsstätte erhielt. Man muss sich, das ist inzwischen sehr gut dokumentiert, die verschiedenen Texte von dem Mufti von Jerusalem, der war also in Berlin in den Anfang der 40er Jahre, bis April 1945 war er in Berlin mit einem Stab von ungefähr 60, 70 arabischen Gefährten, und hat für die Nazis gekämpft. Er hatte nur einmal oder zweimal Streit gehabt mit den Nazis. Das waren Fälle, in denen Heinrich Himmler aus bestimmten taktischen Motiven in Erwägung zog, 1000 jüdische Kinder aus Ungarn oder aus Rumänien doch nicht in die Gaskammer, sondern nach Palästina zu schicken, weil er dafür so und so viele deutsche Kriegsgefangene hätte frei bekommen können. In diesem Moment hat der Mufti in der Tat interveniert und sich beschwert, dass man da jüdische Kinder, dass man jüdischen Kindern das Leben retten wollte und hat also erfolgreich auch durchgesetzt, dass diese Kinder nach Auschwitz dann gebracht worden sind. Also er war wirklich in der Hinsicht einer der massivsten Förderer, Unterstützer des Nationalsozialismus, hat in Bosnien die muslimische SS-Division mit aufgebaut und sich also da in vielerlei Hinsicht für die Nazis verdient gemacht. Und das war nun sehr wichtig, dass dieser el-Husseini, der natürlich als Kriegsverbrecher gesucht worden ist, 1946, ne, der also von den USA, von Jugoslawien, von Großbritannien als Kriegsverbrecher gesucht worden ist, dass der nach Kairo kommen konnte auf Druck der Moslembrüder, dort auch ein Exil erhielt und sozusagen dann amnestiert werden konnte. Mit dieser Amnestierung der prominenten islamischen Autorität und mit der Ernennung el-Husseinis zum stellvertretenden Führer der Moslembrüder in Palästina wurde für einen großen Teil der arabischen Welt auch der Nationalsozialismus und dessen Antisemitismus rehabilitiert. Scharenweise strömten in diesen Jahren die in Europa gesuchten Nazis in die arabische Welt, um dort entweder im Bereich Agitation und Propaganda ihre antisemitische Mission fortzusetzen oder sich an der Entwicklung ägyptischer Raketen zur Zerstörung Israels zu beteiligen. Massenhaft wurde in den folgenden Jahrzehnten die Verbreitung der Protokolle der Weisen von Zion, dieser berüchtigten antisemitischen Schmähschrift, auch von Gamal Abdel Nasser und Anwar al-Sadat, also zwei ehemaligen Mitgliedern der Muslimbrüderschaft, übrigens verbreitet und unterstützt. Was haben aber diese uneingeschränkte Solidarität der Moslembrüder mit dem Mufti und auch ihre antisemitischen Ausschreitungen kurz nach Auschwitz inhaltlich signalisiert? Beide Dinge haben demonstriert, dass die Vernichtung der europäischen Juden von diesen Islamisten entweder ignoriert oder gerechtfertigt worden ist. Und die Folgen dieser Einstellung sind ganz immens und bestimmen bis heute den arabisch-jüdischen Konflikt. Denn solange der Islamismus die Shoah leugnet, wird er damit fortfahren, die internationale Rückendeckung, die die Gründung Israels 1947 durch die Vereinten Nationen erfuhr, ausschließlich und der Rückgriff auf antisemitische Denkmuster, also verschwörungstheoretisch zu erklären, als ein von Juden gelenkter Angriff der USA und der Sowjetunion gegen das Arabertum. Ja, das war ja klar, damals hatte Gromyko seine sozusagen sowjetische Balfour-Erklärung abgegeben, mit Verweis auf den Holocaust, mit Verweis auf das Schicksal der Juden im Zweiten Weltkrieg. Und wenn man das nicht kapiert als entscheidendes Motiv, als entscheidende, ausschlaggebende historische Hintergrund für die Gründung Israels, wenn man das nicht wahrnehmen möchte, dann kann man nur noch sagen, das war offenbar ein Komplott. Und so wurde dann auch dieser Beschluss, dass man den Staat Israel schafft, von den Moslembrüdern interpretiert, als internationales Komplott, ich zitiere, ausgeführt von den Amerikanern, den Russen und den Briten unter dem Einfluss des Zionismus. Mit dieser Theorie der jüdischen Weltverschwörung versuchten die Moslembrüder, die Juden kurz nach Stilllegung der Gaskammern als weltbeherrschende Macht abzustempeln. Mithin fand die in Deutschland seit dem 8. Mai 1945 unterdrückte Wahnidee in der arabischen Welt, in der die Muslimbrüder inzwischen über eine millionenstarke Anhängerschaft verfügten, ihr seither wirkungsmächtigstes Exil. Ich fasse zusammen. 1947-48 erwies sich die Welt, meines Erachtens welthistorische Bedeutung der Verbindung zwischen den Moslembrüdern auf der einen Seite und dem Mufti auf der anderen Seite, als unter dem Einfluss des Mufti der Teilungsplan der Vereinten Nationen in der arabischen Welt nicht nur zurückgewiesen worden ist, sondern sozusagen unmittelbar nach Bekanntgabe dieses Plans, also der Krieg gegen Israel vorbereitet worden ist und dann ja auch am 15. Mai 1948 begann. Alle Versuche von moderaten arabischen Politikern, den Mufti zur Akzeptanz eines Teilstaates für die Palästinenser zu drängen. Und hätte man damals das erreicht, dann wären heute diese Probleme meines Erachtens nicht in der Schärfe da. Ja, alle Versuche, den Mufti zur Akzeptanz dieses Teilstaats zu drängen, schlugen fehl. Der Mufti war von der Nazi-Variante eines Antizionismus beseelt. Der Mufti hätte sich aber ohne den Einsatz der Moslembrüder für diesen Nazi nach 1945 gar nicht halten können. Während wiederum die Moslembrüder ohne den Bezugspunkt Palästina und die dort dominante islamistische Orientierung des Mufti ihre eigene Organisation gar nicht erst hätte aufbauen. Der Einfluss der Nazis ist deswegen für die Etablierung einer islamistischen Dschihad-Fraktion in den 30er Jahren vielleicht von ausschlaggebender Bedeutung gewesen. Zugleich hätte hatte aber dieser nazi-kompatible Islamismus jeden Ausgleich zwischen Juden und Moslems in Palästina boykottiert und die arabischen Anhänger dieses Ausgleichs liquidiert. Dieses historische Erbe wirkt nicht nur im Nahen Osten bis in die Gegenwart hinein nach, sondern entfaltet meines Erachtens heute weltweit erst seine wirkliche Virulenz. Denn diese beiden Voraussetzungen zeichnen auch heute die Islamisten in Ägypten, in Indonesien, in Palästina, in Pakistan, in Saudi-Arabien, in Russland, in den USA aus. Nämlich erstens, dass man entweder leugnet den Holocaust oder ihn vielleicht auch befürwortet. Punkt 1. Und zweitens, dass man die von den Nazis geprägte antijüdische Verschwörungstheorie übernimmt. Das zeigt besonders exemplarisch die Charta der Hamas, die 1988 verabschiedet worden ist. Hamas ist, glaube ich, bekannt von der Nachrichtenlage. Das ist also die vielleicht im Moment wichtigste Bewegung in den Autonomiegebieten. Und wenn man sich diese Charta anschaut, ich habe sie auch dabei, dann stellt man fest, erstens wird betont, wir sind die Moslembrüder von Palästina. Also man beruft sich auf Hassan al-Banna und Said Qutb und so weiter und so fort. Zweitens, wir als Hamas sind gegen jeden Kompromiss und gegen jede friedliche Lösung mit Israel. Das ist der Hintergrund, warum dann auch immer dann die Bomben wieder hochgingen, die Selbstmordattentäter zur Tat schritten, wenn mögliche Lösungen sich abzeichneten, wie mit dem Saudi-Plan der Normalisierung der Verhältnisse mit Israel vom April diesen Jahres. Drittens wird in dieser Charta gesagt, wir sind nicht nur eine Bewegung für Palästina, wir sind eine universalistische Bewegung gegen den Weltzionismus. Das ist die Formulierung in der Charta und das ist aber vom Sinn her das gleiche wie Weltjudentum. Und dementsprechend ist in dieser Charta der Hamas, die interessanterweise bis heute nicht ein einziges Mal vollständig ins Deutsche übersetzt worden ist, wird dort auch dieser eliminatorische Antisemitismus gepredigt, der auch die Nazis angetrieben hatte. In der Hamas steht drin, die Juden waren verantwortlich für den Ersten Weltkrieg. Die Juden waren verantwortlich für den Zweiten Weltkrieg. Die Juden waren verantwortlich für die Gründung der Vereinten Nationen und des UN-Sicherheitsrats, um darüber über ihre Mittelsmänner die Weltherrschaft zu erringen. Ja? Dann wird schließlich auch direkt, natürlich sind die Juden auch verantwortlich für die Zersetzung der Familie und der Ordnung und so weiter und so fort, denn Karl Marx war Jude, der Freud war Jude und so weiter und so fort. Ja? Dann wird aber auch in der Charta der Hamas direkt Bezug genommen auf die Protokollen der Weisen von Zion und gesagt, ja, dieses Dokument ist richtig und dass es wahr ist, hat die Wirklichkeit bestätigt. Ja? Also das ist, und ich finde das sehr wichtig, weil die Form der Tötung von Juden gibt auch Auskunft über das Motiv dieser Tötung. Und es wurden in Israel jetzt in den letzten 2 Jahren nicht Militärs hauptsächlich getötet oder führende Politiker, die für irgendwas Verantwortung tragen. Man hat getötet da, wo möglichst viele Menschen zusammenkamen. Vor einer Diskothek am Eingang, am Strand vom Mittelmeer, in einer Pizzeria in Jerusalem, die gerade voll besetzt war. Man suchte sich genau die Orte aus, die vollbesetzten Busse mit Menschen, die zur Arbeit gefahren sind. Dort wurde getötet. Und das ist eine Art von Töten, die daher rührt, dass man die Juden betrachtet als den Weltfeind, als das Übel an sich, als das Übel, das ausgelöscht werden muss, wenn die Menschheit irgendwie wieder Glück spüren können darf. Und das war ein Motiv, das die Nazis genauso antrieb, wie meines Erachtens es heute diese Hamas-Leute antreibt. Von diesen Motiven ist natürlich auch der Bin Laden inspiriert. Osama Bin Laden der ja mit der Hamas eine ganz enge Verbindung hat. Also der Abdullah Azam, einer der Gründer der Hamas, war sein wichtigster Lehrer und Gefährte in Afghanistan. Der Bin Laden hat gesagt, die jüdische Lobby hat Amerika und den Westen als Geisel genommen. Und das geht natürlich noch weiter in einer Erklärung der Al-Qaida von Abu Ghaid unterschrieben unter der Überschrift, warum wir Amerika bekämpfen. Da konnte man dann lesen, also vom Juni 2002, in Zusammenarbeit mit den Juden ist Amerika der Anführer des Verfalls und des Zusammenbruchs der Werte, sei es der moralischen, der ideologischen, der politischen oder der ökonomischen Werte. Es verbreitet Abscheulichkeiten und Lasterhaftigkeiten, die es mit Hilfe von minderwertigen Medien und widerlichen Lehrplänen unter die Menschen bringt und so weiter und so fort. Es ist ein Missverständnis zu glauben, die USA würden von diesen Islamisten bekämpft, in erster Linie für ihre imperialistische Politik, die man ja aus vielerlei Gründen durchaus kritisieren kann. Sondern dieser Kampf gegen die USA wird vor allen Dingen geführt, weil sie eben für den Islam und für die orthodoxe Auslegung des Islam durch die Islamisten eine Bedrohung darstellen mit Lehrplänen, mit Gleichstellung der Frau, mit ihren Filmen und so weiter und so fort. Es war kein Zufall, dass in Kabul die letzten beiden Autobomben jeweils vor TV-Geschäften explodierten, weil natürlich genau das Fernsehen, das ja auch vorher da verboten war, eine große Bedrohung darstellt, weil es eben diese verabscheuungswürdigen Elemente der amerikanischen oder westlichen Kultur unter die Leute zu bringen droht. Ja, und insofern ist es auch kein Wunder, dass dann der Atta nach Berichten seiner Freunde aus der Koran-Arbeitsgruppe in Hamburg, er war dort in der Technischen Universität und die haben da so eine Koran-Arbeitsgruppe aufgebaut, dass der Atta offenbar auch von dem Gedanken beseelt war, denn ein nationalsozialistisches Weltbild, ich zitiere den Spiegel 36 2002, ein nationalsozialistisches Weltbild attestierten ihm Teilnehmer der Koranrunden. Zitat, die Juden, das waren für ihn die reichen Strippenzieher der Medien, der Finanzwelt, der Politik. Und natürlich steckten auch hinter dem Einsatz der Amerikaner am Golf die Juden, hinter den Kriegen auf dem Balkan, in Tschetschenien, überall. Wer waren die Täter in Ägypten, die die Architektur, die Kultur, letztlich den gesamten Islam ausrotten wollten? Klar, die Juden. Und das Zentrum des Weltjudentums, so sah es Atta, war New York. Atta wünschte sich einen Gottesstaat vom Nil bis zum Euphrat, frei von Juden. Und sein Befreiungskrieg musste in New York beginnen. Die besondere Dramatik meines Erachtens gewinnt die Entwicklung des Islamismus daraus, dass zwischen dem 11.09.2001 und dem 9.11.1989, Fall der Mauer, eine innere Beziehung besteht. Bis 1990 wurde der Kapitalismus wie verkehrt auch immer nicht nur von den Islamisten, sondern gewichtiger noch von der Sowjetunion und ihren Verbündeten kritisiert. Seit 1990 aber ist der Islamismus als die einzige Bewegung zurückgeblieben, die drei Eigenschaften in sich bündelt. Nämlich erstens den Kapitalismus mit einer umfassenden ideologischen Begründung entgegenzutreten. Zweitens, die mit enormen finanziellen Ressourcen ausgestattet ist, also Stichwort Saudi-Arabien. Und die drittens, weltübergreifend agieren kann. Der Islamismus ist heute eine weltweite Rebellion, die die Unzufriedenheit mit Zuständen, die aus dem Gesamtzusammenhang des Kapitalismus resultieren, auf das amerikanisch beherrschte Israel und die von Juden dominierten USA kanalisiert. Eine Rebellion, die statt Antikolonialismus Antisemitismus und statt Emanzipation Unterdrückung auf ihre Fahnen geschrieben hat. Eine Rebellion, in der nicht objektive Vernunft, sondern religiöser Wahn wirksam ist, eine Rebellion, die der zerstörerischen Wirkung des Kapitalismus etwas noch Schlimmeres, nämlich ein Konzept der Vernichtung, entgegensetzt und die gleichwohl alle anderen antiwestlichen Revolten derzeit quantitativ in den Schatten stellt. Darin liegt die Bedeutung des 11. September. Er wirkte für die Antisemiten in Europa und der arabischen Welt dadurch wie ein Fanal, dass er die Islamisten als Avantgarde des Wahns weltweit an die Spitze der Pseudogegner des Kapitalismus katapultierte. Die brennenden Türme des World Trade Center waren das Feuerzeichen, das den Aufbruch zu einer globalen Renaissance des antisemitischen Impulses ankündigte. Und tatsächlich feierte im Frühjahr 2002, 6 Monate später, der eliminatorische Antisemitismus mit Massendemonstrationen zugunsten der suizidalen Massenmorde der Hamas in allen arabischen Hauptstädten, an denen 2 Millionen Menschen teilnahmen, sein seit 1945 größtes Fest. Zur gleichen Zeit zeigte der aus Verschwörungsfantasien gespeiste Antikapitalismus auch in Europa sein Gesicht. Zeitgleich zum Neuaufschwung des Dschihadismus in den arabischen Hauptstädten fanden hier die massivsten antisemitischen Ausschreitungen seit der Pogromnacht von 1938 statt. Der Antisemitismus wurde nach dem 11. September somit nicht geächtet und in seine Schranken gewiesen, sondern er wurde gerade jetzt erst zu einer weltweit wirksamen Macht und gerade so, als habe heimlich ein Al-Qaida-Regisseur im massenpsychologischen Welttheater die Regie geführt, schlug der 11. September somit ausgerechnet und hauptsächlich gegen Israel zurück. Mit dieser Resonanz auf ihre Anschläge konnte die Al-Qaida zufrieden sein. Auf solche Nachbeben und Vorbeben hatte sie gesetzt. Für diese Bewegung, die sich nicht nur aus Massenmördern, sondern ebenfalls aus ihren Finanziers und politischen Unterstützern zusammensetzt, war der 11. September die Fortsetzung ihrer Politik mit anderen Mitteln. Das Nahtziel dieser Politik ist der Rückzug der USA und seiner Verbündeten aus der arabischen Welt, um Israel auslöschen und eine panarabische Scharia-Diktatur durchsetzen zu können. Das Fernziel ist natürlich der Sieg über die Ungläubigen und die Weltmacht Islam. Um dieses religiös wahnhafte Ziel zu erreichen, handeln die Islamisten methodisch, aber äußerst zweckrational. Zum Beispiel gehört zu diesen methodischen Kennzeichen ein völlig anderes Verständnis von Zeit, als wir es gewohnt sind. Der Ahmed Yassin, der Führer der Hamas, hat zum Beispiel das so ausgedrückt, bis zum Jahre 2027. In diesem Jahr wird Israel ausgelöscht sein. Das ist so die Zeitvorstellung. Genau 40 Jahre nach Beginn der Intifada, 40 Jahre. Und in solchen Zeitdimensionen wird gedacht und auch gesagt, die Geduld verkürzt den Weg. Wenn wir geduldig sind, Allah führt sowieso unsere Schritte und die Macht Allahs ist sowieso nicht zu verhindern. Also wir müssen nur Zeit und Geduld haben. So ein Zeitfaktor, den die Linke, also weltweit, überhaupt nicht in der Form so drauf hat. Außerdem gibt es einen sehr hohen Bewusstseinsgrad. Ich will das jetzt nicht so alles nochmal vorlesen. Es wird zum Beispiel in Texten der Islamisten sehr elaboriert verglichen zwischen dem Anschlag auf das Olympiadorf in München von 1972 und dem Anschlag von New York und genau analysiert, was war jetzt im einen Fall anders als im anderen Fall, warum waren beide ein Erfolg. Man darf sich das nicht vorstellen, als seien die Islamisten jetzt Bauerntölpel, die also mit ihren Bärten da irgendwas, das ist eine höchst zweckrationale und methodisch ausgefeilte Politik. Und das dritte ist natürlich der Ansatz zur politischen Massenarbeit und zur Globalisierungskritik. Also es wird in den Texten von engen Mitarbeitern Bin Ladens zum Beispiel gesagt, die islamische Bewegung muss ihr Interesse an der Dawa, also der Werbung für den Islam, verstärken und für die öffentliche und politische Unterstützung der Völker werben. Alte Strategen wie Clausewitz und Mao Zedong haben darauf bereits hingewiesen. Und dann zwei Wochen später in dem gleichen Rundbrief: Die islamische Nation kämpft gegenwärtig gegen die Globalisierung und sie fährt mit ihrer ablehnenden Haltung gegenüber der westlichen Rhetorik und ihren Erklärungen fort. Das heißt, da wird auch direkt versucht, einen Kontakt zu knüpfen zu dieser Globalisierungskritik. Und es gab auch bereits Veranstaltungen mit Attac und solchen islamistischen Kräften zusammen in Berlin, wo dann genau diese Taktik sozusagen auch in Praxis umgesetzt worden ist. Dieses Selbstbild, das dahinter steckt, ist geprägt einerseits von einem Überlegenheitspostulat. Wir sind mit dem Glauben Allahs sozusagen geadelt. Wir können die Welt sozusagen in eine glückliche Zukunft führen. Während das Feindbild dieser Bewegung dieses schwache, am Leben hängende westliche Element ist, diese Zivilisation, die ersehnte Weltherrschaft des Islam mit perfiden, hauptsächlich von Juden ersonnenen Mitteln vereiteln will. Und aus dieser Gegenüberstellung von Selbstbild und Fremdbild, daraus resultiert erst eine islamistische Mission. Es ist wirklich eine Art Utopie, um die gerechte islamische Gemeinschaftsordnung durchsetzen zu können, muss also dieser Utopie zufolge erstmal das Böse, und das wird also jüdisch markiert, vernichtet werden. Mit allen Mitteln vernichtet werden, wobei der Hass auf das jüdische Böse alles überlagert und größer selbst noch ist als die Angst vor dem eigenen Tod. Noch Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger auf 104,8 MHz. Das war eben in lausiger Tonqualität leider ein Vortrag von Matthias Künzel, den er am 11. November 2002 in Karlsruhe gehalten hat. Als nächstes hören wir einen Vortrag zu einem ähnlichen Thema in der heutigen Themensendung Islamismus und Faschismus. Und zwar von Justus Wertmüller. Der hat seinen Vortrag am 11. Mai desselben Jahres 2002 in Berlin gehalten, auf einer Israel-Solidaritätskonferenz. Und der geht darin noch genauer auf die ideologischen Parallelen ein. pauschale Kritik am Islam, so will es ein deutsches Kritikverbot, schlage automatisch in Anti-Islamismus um und das sei eine verabscheuungswürdige rassistische Haltung. Diese gerade in linken Kreisen gerne vorgetragene Warnung spricht sich deshalb so leichten Herzens aus, weil man damit den Antisemitismus ein bis in die sprachliche Nachschöpfung hinein gleichwertigen Pendant, einen veritablen Doppelgänger geschaffen hat. Was meint Anti-Islamismus schon anderes als das starrsinnige Ansinnen, den Antisemitismus antirassistisch zu erledigen, einzudampfen auf den ewigen Diskurs der Aus- und Eingrenzungen, Differenzen und Knoten, in denen alle Katzen grau sind und der Antisemitismus sich verliert zwischen den Frotzeleien zwischen Bayern und Preußen oder den Ressentiments der Norditaliener auf das Mezzogiorno. Aber die Warnung vor dem Anti-Islamismus ist mehr. Sie ist Ausdruck einer immer offeneren Komplizenschaft. Sie öffnet die Tür zum Nachempfinden der Faszinationen einer uns scheinbar so unbekannten Kultur. Wer sich dezidiert anti-islamisch äußert, wird den Vorwurf der politischen Unkorrektheit sich einfangen. Wer darüber noch hinausgehend die These verficht, dass der politische Islam faschistisch ist, gegen den steigert sich der Unwillen der Antirassisten zum gerechten Zorn und mit dem Zorn verbindet sich unverhohlen die Drohung. Übrigens ist die These vom islamischen Faschismus tatsächlich unpräzise. Sie verharmlost eher, als sie begrifflich schärfen würde. Der politische Islam ist nationalsozialistisch. Warum ihm nicht widersprochen wird, ergibt sich teilweise vielleicht schon daraus. Die älteste, aber hartnäckigste Lüge ist die von der erstaunlichen Vielfältigkeit, Kunstfertigkeit, kulturellen Differenziertheit, ja Durchgeistigkeit des Islam. Sie zu verbreiten, ist in erster Linie die Erzunft der deutschen Islam- und Orientwissenschaftler, deren Aufgabe. Heißen sie nun Udo Steinbach, Annemarie Schimmel oder Gernot Rotter. Diese Kumpanei tut es nicht selbstlos, weil ganz dem Forschungsdrang hingegeben, sondern mit deutlichem politischen Interesse. Sie sind professionelle Kulturrelativisten in deutscher Mission. Denn alle Hinweise auf die Vielfältigkeit der islamischen Kultur und so weiter sind Vergangenheit. Man kann lange über die Kunst der gegenständlichen Buchillustration im Osmanischen Reich, aber nicht nur dort, daherreden. Wenn man aber verschweigt, dass diese in der Tat weit gediehene Illustrationskunst im ausgehenden 16. Jahrhundert ein für alle Mal unterbunden wurde, und an ihre Stelle die alleinige und unangefochtene Herrschaft der Kalligraphie trat, wenn man also unterschlägt, mit welcher mörderischen Kampagne diese Kunstrichtung liquidiert wurde, ist man ein Lügner. Man kann über islamische Sekten reden, die in erfreulicher Weise, wie etwa einige Anhänger der Bektaschi, bis ins 17. Jahrhundert hinein fast schon unislamische Gedanken über die Gleichberechtigung der Geschlechter geäußert haben. Wenn man unterschlägt, dass dieser Orden zerschlagen und ihre Führer hingerichtet worden sind, dann ist man ein Lügner. Man kann über die recht erträglichen Verhältnisse, die so erträglich aber auch nicht waren, in den maurischen Provinzen des heutigen Spaniens reden. Wenn man unterschlägt, dass die Libertinage dort auf höchsten Befehl bereits unterbunden war, bevor die Reconquista dort Einzug hielt, dann ist man wiederum Lügner. Man lügt, weil man das Offensichtliche vom Tisch fegen will, dass der moderne Islam gleich in welchem Land sich immer ähnlicher und immer hässlicher geworden ist. Es müssten sich eigentlich von vornherein verbieten, mit Vertretern einer Kultur zu diskutieren, der zufolge Schwule, Ehebrecherinnen oder Gottlose allesamt des Todes sein müssten. Aber ob es nun Linke sind oder die berüchtigte gesellschaftliche Mitte, sie alle treten für den Dialog ein, mahnen Verständnis an, rechtfertigen den abscheulichen Umgang mit Mädchen und Frauen mit dem immer gleichen Argument übrigens. Es gebe und es dürfe keinen Kampf der Kulturen geben. Ihn zu behaupten, sei Ausdruck westlicher Überheblichkeit und Zeugnis rassistischer, kolonialistischer Tradition. Der Islam fasziniert westliche Sinnsucher, und die gibt es von ganz links bis ganz rechts, in allen Schattierungen, eben weil er nach einem rigiden und undiskutierbaren Moralkodex funktioniert. Er fasziniert, weil die Rechtgläubigen untereinander der Frage ums tägliche Überleben als der Selbstbehauptung voneinander geschiedener Individuen enthoben sind. Ihr Leben ist ein scheinbar ruhiger Fluss, unbeeindruckt von den Herausforderungen des Sexus, den Plagen des Zweifels und Selbstzweifels und befreit vom dauernden Bestehen müssen und sich mit anderen vergleichen müssen. Einfach mal loslassen, könnte man den Islam mit der Sprache der Werbebranche beschreiben. Loslassen vom Ich und hineinplumpsen in die autoritäre Gemeinschaft. Der moderne Islam ist seinem Wesen nach eine Kultur des Widerstands und der Selbstreinigung. Es wäre von ihm heute keine Rede, hätte er sich nicht teilweise schon im 18. Jahrhundert erneuert, als kulturelle Wiedergeburt der reinen Lehre gegen Sittenverfall und Prinzipienlosigkeit im Inneren der Umma. Diese Entartungen wurden damals schon, also wenn ich sage damals schon, denke ich vielleicht an einen der ersten modernen Vordenker, Al-Wahhab, nachdem die Wahhabiten benannt sind, das war ausgehend des 18. Jahrhunderts, als dieser saudi-arabische Meisterdenker am Werk war. Also deswegen 18. Jahrhundert. Diese Entartungen wurden damals schon begründet mit verderblichen, zersetzenden Einflüssen von außen, des Westens nämlich. Die Erneuerung begann auf dem Felde der Theologie. Sie zog in den politischen Kampf im Gefolge der Begründung von Nationalstaaten in der islamischen Welt, also besonders nach dem Ersten Weltkrieg, und sie schien den Kampf um ideologische Vorherrschaft gegen Modernisierungsdiktaturen ganz unterschiedlicher Prägung zunächst zu verlieren. Ob in Afghanistan, also jenem vor, sagen wir mal 1985, ob in Afghanistan oder im Iran des Schah, im nasseristischen Ägypten oder in den Ba'ath-Staaten Irak und Syrien oder in der Türkei, überall schienen sich Herrschaft, Wissenschaft, Ökonomie und gesellschaftliches Leben nach westlichem Zuschnitt zu entfalten und die Mahnungen vor Überfremdung, Identitätsverlust und Dekadenz an Einfluss zu verlieren. Die Muslimbrüder und andere Eiferer der reinen Lehre verfügten jahrzehntelang, zum Beispiel in Ägypten, aber auch darüber hinaus, nur über relativ geringen Einfluss. Es wollte scheinen, als ob eine neue Generation sich den Vätern und Großvätern religiös und kulturell entfremde und die überfällige Religionskritik sozusagen praktisch geleistet würde. In den Städten, nicht mehr im Dorf. In der Kleinfamilie, nicht mehr im Clan. In der relativen Emanzipation der Frauen und nicht mehr unterm Sexualbann mit Kopftuch und Gebärzwang. In der Türkei etwa, so wollte es scheinen, war um das Jahr, ich sag mal 1970 herum, der Islam lediglich verstockte Tradition der Abgehängten in rückständigen Regionen und unter alten Leuten. Aber der Schein trug auch damals schon. Die laizistische türkische Republik, so sehr sie gegen islamische Autoritäten rigoros eingeschritten ist, hat sich zugleich durch ein Gesetz der ersten Stunde, das heute noch gültig ist, abgesichert. Unter schwere Strafe, heute verhängt vom Staatssicherheitsgerichtshof, wird das Delikt der Verletzung der religiösen Gefühle des Volkes gestellt. Auf diese Gefühle nämlich, und das ist keine allein türkische Angelegenheit, auf diese Gefühle nämlich wollte man sich, der man der Nationalideologie eines so jungen und traditionslosen Staates nie so ganz sicher war, sich im Zweifel viel eher stützen, als sich den Risiken einer vorangetriebenen Religionskritik auszusetzen, von der man ahnte, dass sie nicht nur Widerstandspotenziale mobilisieren könnte, sondern möglicherweise auch die Fundamente des Staates unterhöhlen könnte. Im Ringen um nationale Identität, jenem Schmiermittel jeder Nationalstaatlichkeit, bekämpften sich in allen möglichen islamischen Staaten die künstlichen Prinzipien der Modernisierungsdiktatur, die Glück und Wohlstand als Belohnung für Selbstdisziplinierung und Aufbauwillen versprachen und die natürlichen Ressourcen des Zusammenhalts in der Gesellschaft, die dort mangels nationalistischer Mythenbildung nur noch auf die gemeinsame Kultur zurückverweisen konnte, und die ist der Islam. In der dauernden Kränkung, den westlichen Gesellschaften unterlegen zu sein, ihre Errungenschaften zu bewundern, aber den Weg dahin zu scheuen oder, viel wichtiger, auf diesem Weg in Gefolge der großen Krisen seit den späten 60er Jahren endgültig gescheitert zu sein, musste sich das antiimperialistische Ressentiment aufbauen, dass die Identität gegen die Fremdbestimmung verteidigte und in der Wärme und Geborgenheit der eigenen identitären Kultur das verlorene Paradies gegen die funktionale, kalte Geschäftslogik der kapitalistischen Fremdbestimmung wiederentdeckte. Damit auch war der unheimliche Rückzug aus den Städten in die Dörfer vorprogrammiert, ideologischer Rückzug. Und der Eifer, mit dem die kritische Aufhebung völlig überlebter Verhältnisse einst betrieben worden war, schlug um in den Eifer des unkritischen Ressentiments, das Hohelied auf die individuelle und kollektive Regression. Wie immer, wenn soziale und ökonomische Krise Unordnung stiften könnten und der Staat nach Krisenlösung, präventiver Krisenlösung womöglich, sucht, war es auch in der islamischen Welt zunächst nicht der Aufstand der kleinen Leute, der die Moschee ins Dorf, das jederzeit ein Millionendorf sein kann, und die rigide Moral in die Bauernkarten, die im 12. Stock gelegen sein können, zurückholte und fester denn je installierte. Es waren Männer und Frauen des Geistes, die Angehörigen der städtischen Mittelschichten, die Fremdsprachenkundigen, die mit dem Westen bekannten Stipendiaten und Austauschstudenten, die Intellektuellen also, die ideologisch zum Rückzug in die verlorene Kindheit aufrief. Es waren Leute, die den Knick in ihrer eigenen Karriere und ihre individuelle Identitätskrise miteinander zum überzeugenden Pathos des »Ich hab's gefunden« verbinden konnten und können. Leute also, die erschütternde Lieder singen können, die von der Kälte der Großstadt, der Vereinsamung, des Heimwehs, der sinnlosen Vergnügungen und der entfremdeten, zum Sex verkommenen Sexualität handeln. Lieder, die Nervenkrisen und Selbstmordgedanken zum Gegenstand haben und dann doch einen glücklichen Ausweg beschreiben, und zwar bei einem Besuch im Dorf, aus dem die Familie einst Generationen vorher gekommen ist, bei der Wiederentdeckung der unmittelbaren Mitmenschlichkeit der einfachen Menschen, ihren sinnstiftenden, die Entfremdung überdauernden Gebräuchen und Lebensweisen, der großen Gemeinschaft also, die dort noch existiere und deren spirituelles Zentrum eben der Glauben und das Buch seien, die all das ja immer schon verkündet hätten. Und es wuchs ihnen der fromme Bart und eine neue Aufgabe war rasch gefunden. Als Sekretär in einem Wohlfahrtsverein, Lehrer in der islamischen Schule, Agitator in der entsprechenden Wohlfahrtspartei, Schriftleiter im Magazin für moralische Erneuerung oder eben Politiker im Kampf gegen imperialistische Überfremdung. Im eingebildeten oder wirklichen Erlebnis, gescheitert zu sein, kommt der todessüchtige Wunsch nach Wiederkehr der Kindheit auf, der sich nur ausnahmsweise im Selbstmord, in der Regel aber im selbstbewussten Rekredieren als politischen Auftrag sich manifestiert. Ob es die türkische Wohlfahrtspartei ist oder die herrschenden Strömungen im schiitischen Iran oder im sunnitischen Saudi-Arabien, ob es die religiöse Wiedererweckung in Indonesien oder Malaysia ist oder die Entwicklung, die Ägypten immer haltloser einschlägt. Das angestrebte Ziel all dieser völlig unterschiedlichen Staaten und Gesellschaften oder recht unterschiedlichen Staaten und Gesellschaften ist identisch, die Mittel zu seiner Durchsetzung auch, die Gesellschaftsform, die angestrebt wird und unter immer neuen Opfern täglich vervollkommnet werden soll, desgleichen. Islamische Wiedererweckung, so nenne ich das ab jetzt, ist basisdemokratisch. Sie mobilisiert mit beängstigendem Erfolg die Volksmassen, und zwar durch die Klassen, Schichten und Geschlechter hindurch. Sie verkörpert das Prinzip unmittelbare Demokratie und stellt unter Beweis, welches Unheil die Herrschaftsform Demokratie gerade dann anrichtet, wenn sie von institutionellen Zwischeninstanzen und Vermittlungsgliedern fast gänzlich frei ist und als unmittelbare Volksherrschaft sich auslebt. Islamische Wiedererweckung ist sozial. Sie organisiert ein riesiges Netzwerk der Wohlfahrt, finanziert nicht nur durch westliche Zuwendungen wie die UN-Organisationen, aber auch durch Zuwendungen Saudi-Arabiens und anderer Ölstaaten und nicht zuletzt durch weltweite Spendenkampagnen unter der mehr eingebildeten als wirklichen Umma. Sie funktioniert gut, weil sie auf Idealismus und dem Prinzip der Ehrenamtlichkeit gründet. Sie ersetzt die goldene Reisschüssel Mao Zedongs und verwirklicht die Forderung der Weltbank, in Dritte Weltstaaten bei aller Deregulierung und Verschlankung des Staates darauf zu achten, dass nicht unmittelbar Hunger ausbreche. Sie tun es aber nicht nach den sachlichen Regeln der Verteilung von Gütern an Bedürftige. Sie verteilen mit dem Brot die Gnade. Sie entkoppeln den Einzelnen vom sachlichen Verhältnis, das hierzulande das Sozialamt repräsentiert, und überantworten ihn einer Caritas, die als Gegenleistung Demut und Sittenstrenge, Dankbarkeit und Eingliederung in die Gemeinschaft fordert. Die islamische Wohlfahrt ist ein unerhört schlankes Instrument zur Abwehr von Hunger und falschen Bedürfnissen, und sie ist darüber hinaus Mobilisierungsagentur für eine Gesellschaft, die Entsagung und Verzicht zur Tugend und Widerstand gegen jeden Zweifel am moralischen Zwangskollektiv zur Pflicht erklärt. Islamische Wiedergeburt ist egalitär, weil sie die Gesellschaft zeitlich nach den Gebetsrufen und Feiertagen organisiert, denen sich keiner entziehen kann, weil sie zur vereinheitlichten Landestracht strebt, insbesondere bei den Frauen, weil sie jede zur Schaustellung des Luxus unter Verdacht und Verbot stellt. Den Reichen wird zwar nicht der Reichtum genommen, keineswegs, aber doch die öffentliche zur Schaustellung von Attributen der Schönheit, Sinnlichkeit und des Genusses. Das meint nicht nur den teilentblößten weiblichen Körper, übrigens auch der männliche ist zunehmend davon betroffen, sondern auch den Alkohol. Das meint aber auch die Möglichkeit des Rückzugs ins Private und natürlich generell eine Sexualität, die etwas anderes meint als die Kopulation zu Fortpflanzungszwecken. Eben deshalb steht die artwidrige Sexualität von der Homosexualität bis hin zu allen, auch heterosexuellen Handlungen, die erkennbar keinen Nachwuchs fördern können und wollen. Sei es anal oder oral, sei es Petting oder gar Praktiken, die man mit Sadomaso zu bezeichnen pflegt. Die Herausforderung der Sinnlichkeit, das unmittelbare Glück in der sexuellen Vereinigung mit einem anderen, dieser künstliche, naturfremde Rückzug aus der großen Gemeinschaft, dieses Fest des Privaten wird vom Islamisten als schlimmste gemeinschaftsstörende Unkultur verfolgt. Die Mitglieder dieser egalitären Volksgemeinschaft dürfen sich zum Reinigungsdienst am Volksganzen aufgerufen fühlen. Im Spitzeln und Denunzieren, in der öffentlichen Anprangerung manikürter Fingernägel oder geschminkter Gesichter, in der Anzeige des Ehebruchs, der offenen Beziehung oder der Homosexualität. Und jeder darf dabei sein beim öffentlichen Vollzug drakonischer Strafen gegen das Fleisch, in den nekrophilen Festen des Aufhängens und Steinigens, des Auspeitschens und Handabhackens manifestiert sich Gerechtigkeit in der Art des nun endlich ganz unmittelbar öffentlichen und direkten Volksgerichtshofs. Islamische Wiedergeburt ist vor allem antikapitalistisch. Nicht, weil sie die Gesetzmäßigkeiten des Warentausches anrührte, sondern weil sie vom Kapitalismus alles Volksfremde abspaltet und verwirft. Islamische Ökonomie folgt den Gesetzen des Warentausches genauso besinnungslos und verlässlich wie die des Westens. Am relativen Misserfolg auf den Märkten und dem objektiven Elend der Bevölkerungsmehrheit lässt sich Existenz oder Verschwinden kapitaler Vergesellschaftung nämlich nicht bestimmen, wie der ordinäre Antiimperialist meint, sondern allein an der Frage, ob das Produkt der Arbeit Investition in den Geldverkehr zum Zwecke der Mehrung von Geld ist oder ob Arbeit zur gewollten und geplanten Befriedigung selbstbewusst artikulierter Bedürfnisse geleistet wird. Der riesige Sektor der Wohlfahrt bzw. der fast völlig unproduktiven Arbeit in einem ausgedehnten Kleinhandels- und Kleinproduzentensektor ist keine Abkehr vom Prinzip der Geldmehrung, sondern lediglich Ausdruck des relativen Misserfolgs in dieser Disziplin. Die antikapitalistische Seite der islamischen warenproduzierenden Gesellschaft ist allein dem Ressentiment verpflichtet, das sich gegen die unerhörten Herausforderungen richtet, die die kapitalistische Gesellschaft durch ihre Fähigkeit, beinahe grenzenlosen Überfluss zu produzieren, hervorruft. Dieses Ressentiment wendet sich nicht unbedingt gegen die Menge der Waren. In Saudi-Arabien und anderen Ölstaaten kann man ja sehen, wenn man in Waren schier ersauft und trotzdem rigidesten Fundamentalismus betreibt, sondern gegen die geheimnisvolle Gewalt, die den selbstbewussten Bürger der Warenwelt sich emanzipieren lässt oder wenigstens sich emanzipieren lassen könnte, von den Fesseln des Naturzwangs, wie Sippe, Clan und Gemeinschaft sie repräsentieren. Die Möglichkeit zur Überwindung von Naturschranken, das Aufblitzen der Verwirklichung privater Persönlichkeit, die Ahnung, dass nicht der Zwang, die lebenslängliche Plackerei, die Abhängigkeit von den Gesetzen der zweiten Natur und vielleicht irgendwann auch denen der Warenzirkulation des Menschen ewiges Schicksal sein müssten, die reizen den Hass des moralischen Antikapitalisten bis zur Weißglut. Deshalb mussten es die Twin Towers sein, deren Zerstörung zum Fanal eines weltweiten Dschihads wurden, dem bisher nur die Waffen der US Army und die Armee Israels sich widersetzen. Islamische Wiedergeburt ist antiimperialistisch, weil sie nicht vom Kapitalverhältnis spricht, sondern vom autochthonen Volk, weil sie das selbstbestimmte Individuum hasst und an seine Stelle das selbstbestimmte völkische Kollektiv setzen will. Sie ist antiimperialistisch, weil sie den Jugendlichen das kleine Glück mit Britney Spears, einer Dose Tuborg, einer netten Party und einer Geliebten oder einem Geliebten missgönnt und sie im Namen der autochthonen Kultur als vom Imperialismus zerfressen, verhöhnt und verfolgt. Islamische Wiedergeburt schließlich ist auch ökologisch, weil sie das böse Ansinnen hinter dieser scheinbar so wohlmeinenden Ideologie instinktiv erfasst hat. Islamische Gemeinschaften richten zwar all den Dreck an, wie andere Gesellschaften auch, aber sie wissen, dass ihre Lehre vom einfachen und gerechten Leben im gesunden Volksbiotop die ökologische Verheißung auf den Punkt bringt. islamische Wiedergeburt ist antisemitisch, weil sie den Gegner im dauernden Reinigungsprozess dingfest machen muss. Dieser Antisemitismus ist eliminatorisch, insoweit er sich tatsächlich die Vernichtung aller Juden zum Ziel gesetzt hat, respektive derer, die er mit dem jüdischen Prinzip einsetzt. Er meint Israel, aber will alle Juden vernichten. Er vereinheitlicht wieder historischer Nationalsozialismus im jüdischen Feindbild zwei einander scheinbar ausschließende Prinzipien, den Liberalismus und den Kommunismus. In beiden erkennt er instinktiv die großen Bedrohungen des moralischen Volkskörpers, die schleichende Zersetzung für ewig anerkannte Wahrheiten, die Mobilisierung kollektiv wohlgemerkt niedergehaltener Bedürfnisse, den Ausbruch des Einzelnen aus der autoritären Gemeinschaft. Die Juden bzw. jüdische Prinzipien sieht der islamische Nationalsozialist immer dort am Werk, wo er sein finsteres Reich der negativen Gleichheit angegriffen wähnt, also potenziell immer bis zum Endsieg, der ein Friedhof werden wird. Immer steht hinter der verabscheuungswürdigen Tat eine noch verabscheuungswürdigere Fernsteuerung und Fremdbestimmung. Eine gewaltige, weltumspannende Agentur der Entfremdung, der Identitätszerstörung, ja der ideologischen Besatzung lauert hinter der Ehebrecherin oder in ihr drin oder dem Homosexuellen. Das jüdische Prinzip wird vom Islamisten geoutet als das Krebsgeschwür im um Gesundheit ringenden Volkskörper. Das ist teils wörtlich aus den Schriften dieser Leute. Daher ist nicht nur der einzelne Verstoß gegen die Gemeinschaftsordnung drakonisch am Delinquenten zu ahnden, den man wie einen vom Beinfraß befallenen Fuß vom Volkskörper abtrennen muss. Es gelingt parallel regelmäßig der Beweis der hinterhältigen Verschwörung, die im Tun des Gerichteten sich äußerte, der nicht nur in Palästina regelmäßig als Kollaborateur angeprangert wird. Dem Outing und der Vernichtung des Kollaborateurs folgt regelmäßig der Appell zur Wachsamkeit an die gesamte Gemeinschaft und der Hinweis, dass komplette Selbstreinigung Voraussetzung für die moralische Reife zum Endschlag sei, der Vernichtung Israels und aller Juden und Judenknechte weltweit. Wäre es nicht so, dass alle Merkmale der islamischen Wiedergeburt nicht auch in den westlichen Metropolen zu Hause wären, würden nicht völkische Bewegungen von Chiapas bis zum Baskenland zur Stimulanz eines identitären Wahns werden, der keineswegs nur in jenen veganen antizionistischen Quartieren anzutreffen ist, wo die deutsche Linke haust. Würden nicht auch in den USA unter dem Markenzeichen Kommunitarismus anschlussfähige Gemeinschaftsideologien für deregulierte kommunale Wertschöpfungskollektive propagiert und praktiziert. Würde sich nicht in Deutschland nach einem Gemetzel mittleren Ausmaßes eine Stadt von immerhin mehr als 200.000 Einwohnern zum Kollektiv der Überlebenden stilisieren, das nach einem eingebildeten Blutbad, dem es gerade noch einmal entronnen ist, Sinnstiftung findet wie nach einer rituellen Waschung, wäre also das okzidentalistische, antiwestliche Ressentiment nicht längst im Westen zu Hause, das im Kampf gegen Liberalismus und Libertinage auf den Punkt kommt, dann wäre zwar der politische Islam genauso zu verdammen und zu bekämpfen, aber eine globale Gefahr wäre er nicht. Man würde ihn zurückdrängen, soweit er hier um sich greift, und das tut er. Man würde ihn außenpolitisch isolieren und bekämpfen, und sich mit seinen Opfern verbünden für eine bessere Gesellschaft, und der Spuk hätte sein Ende, kaum dass er begonnen hat. Weil aber die islamische Wiedergeburt nicht nur allen Hass der kapitalvergesellschafteten Menschheit gegen die Versprechungen des eigenen Geschöpfs exemplarisch bündelt und zugleich das realpolitische Angebot in petto hat, nämlich das Versprechen, ein Konglomerat von entstaatlichten, deregulierten Elends-Selbstverwaltungsagenturen zu stiften. Geht von ihr eine Faszination aus, die gerade in Europa und in der UNO auf immer größere Zustimmung rechnen darf. Die islamische Wiedergeburt ist die Stimme oder die lauteste Stimme der ihrer Identität, also eines nichts geraubten Völker. Sie ist der Triumph des Antiimperialismus in nachsowjetischer Zeit. Sie muss genauso antiamerikanisch sein wie antisemitisch. Sie zu bekämpfen, wird mit dem Rekurs auf sogenannte westliche Werte nicht gelingen. Und doch muss dieser Kampf ein dezidiert westlicher sein. So eurozentristisch nämlich, wie die Kritik der politischen Ökonomie eben ist. So einseitig bezugnehmend auf jene Versprechungen des Kapitalismus, die er nicht einlösen, aber erahnen konnte. Überfluss, Luxus, Individualität und das Recht auf Vereinzelung. So dezidiert westlich hat kommunistische Kritik zu sein, will sie nicht zum Komplizen des globalen Faschismus werden. Das waren 2 Stunden Querfunk-Spezial, 2 Stunden Sachzwang FM. Heute mit 2 Vorträgen zum Thema Islamismus und Faschismus. In den ersten 80 Minuten hörten wir einen Vortrag von Matthias Künzel, den er am 11. November 2002 in Karlsruhe gehalten hat, zum Thema seines auch erschienenen Buches Dschihad und Judenhass, das sich vor allem mit der historischen Genese dieses Islamismusphänomens beschäftigt hat, das heute so grassiert. Und im Rest der 2. Stunde hörten wir einen Vortrag von Justus Wertmüller von einer Israel-Konferenz in Mai 2002 in Berlin. Rock it for the black and the white. Dr. Indoktrinator am Mikrofon, der freut sich, wenn Sie und Ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Sachzwang FM. Auf Wiederhören.